Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt: Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Was habt ihr schon alles nur wegen des Geldes getan oder wegen irgendwelcher anderen materiellen Vorteile? Vielleicht ein Job oder vielleicht ein besonderes Geschenk oder irgendwelche Geschichten, die ihr dann zugesteckt bekommen habt, aber eigentlich nicht tun wolltet. Aber ihr habt es trotzdem getan, vielleicht wegen des Geldes oder eben, wie gesagt, wegen anderer materieller Dinge. Telefonnummer 0800 5678 111, wenn ihr ganz offen mit mir reden wollt, 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erst die Anrufer heute Morgen, heute Nacht, das sind Thomas 19 und Sebastian 17. Hallo. Hallo. Mit wem spreche ich zuerst? Thomas. Mit Thomas. Ja. Und zwar, wir machen Telefonsex. Ihr beide macht Telefonsex? Ja, für Männer. Für Männer? Ja. Ihr seid nicht schwul? Na, ich nicht, mein Freund ja. Mhm. Wie bist du dazu gekommen? Wir haben das so mal in den Fernsehen verfolgt und ja, dann haben wir uns gedacht, dass wir das auch mal machen. Mhm. Und wir machen das mit unserem Handys. Mhm. Und wir annoncieren dann in den Tagesblättern hier in der Umgebung. Mhm. Eine Kleinanzeige. Mhm. Ja, und dann, wenn die Leute uns dann anrufen, sagen wir denen, dass wir 20 Mark dafür haben wollen. Mhm. Wir holen dann jeden Tag Kontoauszüge. Wenn die dann auf den Kontoauszügen draufstehen, dann filmen wir so ein richtig so Buch. Ach so, also man muss das erst euch überweisen, das Geld. Ja, und dann müssen die nochmal anrufen. Und dann müssen die nochmal anrufen. Ja. Und die sind so gut, glaube ich, dass die das dann noch machen. Ja, das ist eine Vertrauenssache, sagen wir denen. Ja, und dann, wenn die auf unserem Kontoauszügen stehen, dann telefonieren wir mit denen. Mhm. Wie hoch ist der Preis jetzt für, du sagst 20 Mark, für? Für ein Telefongespräch. Wie lange dauert das Gespräch? Das ist unterschiedlich, das ist nicht begrenzt. Mhm. Also, dann ist es ja schon fast günstig. Das heißt, man könnte mit dir 2 Stunden sich unterhalten für 20 Mark. Ja, genau. Das ist fast schon ein Sonderangebot. Ja, überlegen die sich dann auch, ob sie die 0190er anrufen oder uns. Ja, klar, also gegen die ist das viel billiger. Ja, genau. Ja. Wie lange machst du das oder macht ihr das schon? Oh, 3-4 Monate. 3-4 Monate. Beim allerersten Mal, wie war es bei dir? Erzähl mal. Das war ein bisschen komisch. Ich war ziemlich aufgeregt. Mhm. Und das von Zeit geht das immer besser. Wenn du nicht schwul bist, sagst du? Ja. Wie kannst du denn dann schwule Männer am Telefon so richtig in Wallung und in Fahrt bringen? Ja, vom Erzählen her. Ich erzähle denen dann da was. Das ist mir schon klar vom Erzählen her, aber woher weißt du denn, auf was schwule Männer stehen? Ja, ich frage die dann halt erst, auf was die stehen und dann erzähle ich denen dann halt da was von, worauf die stehen. Mhm. Was erzählst du denen denn meistens? Ja, dass sie sich vorstellen sollen, dass ich den an ihren Brustwarzen streichele und dann mit meinem Mund ganz langsam Richtung Genitalien gehe und dann halt die Sachen. Was man da dann noch so machen kann. Genau. Nur ist die Erfahrung noch nicht so ganz groß, das ist ein paar Monate erst her. Aber was sind denn die häufigsten Wünsche der Männer, die an dich herangetragen werden? Ja, das ist Mundmassage. Mundmassage? Ja. Das nennt man auch Blasen, oder? Genau. Ja. Ja, das ist eigentlich das Häufigste. Ja. Nun heißt unsere Sendung ja, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Ich tue es nur wegen des Geldes. Genau, das machen wir. Mhm. Das heißt also, ein bisschen Spaß ist da bei dir überhaupt nicht dabei. Nein. Mhm. Das frage ich jetzt mal den Sebastian. Gibst du mir den mal? Ja, klar, mal einen Moment. Mhm. Ja, hallo Domian. Sebastian. Ja. Ich habe jetzt einiges schon erfahren, wie ihr darauf gekommen seid und wie ihr das macht. Also du machst das genauso, ne? Mit dem vorher überweisen und dann rufen die wieder an. Ja, genau. Ja? Macht ihr das zusammen in einem Raum, ihr beiden, oder separat? Nee, wir machen das Nachbarraum. Im Nachbarraum. Mhm. Ja, genau. Nun bist du schwul oder ja, ein bisschen schwul, auf jeden Fall hast du damit was am Hut, im Gegensatz zu deinem Freund Thomas. Macht es dir denn auch ein bisschen Spaß, diese ganze Aktion? Ja, es macht schon Spaß. Also bei dir passt das dann nicht so ganz genau. Ich mache es nur wegen des Geldes. Ja, doch, eigentlich schon. Also sonst würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Mhm. Ist es dir denn nicht manchmal auch ein bisschen zu viel und ekelhaft oder unangenehm einfach? Ja, es kommt immer darauf an, wie die Leute da sind. Also Was war denn das Unangenehmste, was dir bisher schon widerfahren ist in den paar Monaten? Ja, da stand einer auf Pinkelspiele. Mhm. Das fand ich nicht so toll. Mhm. Wie viel Geld habt ihr denn oder hast du denn in den letzten 4 Monaten damit schon verdient? Ja, das ist immer verschieden, wie viele Leute anrufen. Also es sind immer so 1 bis 2.000. Wie alt? Im Monat, 1 bis 2.000 Mark. Mhm. Ist natürlich nicht schlecht, ne? So neben, einfach mal so nebenher. Wie lange sind denn die Gespräche in der Regel? Ja, das ist meistens so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Mhm. Also es gibt auch Leute, die ja halt kürzer brauchen, so 10 Minuten, eine Stunde, das gibt's auch. Ist denn die Nachfrage groß? Wird viel bei euch angerufen? Ja, wir haben jetzt auch annonciert in der Zeitung und so und ich denke mal, wird eine Menge los sein. Das heißt, ihr könntet vielleicht sogar unter Umständen die Preise erhöhen, wenn die Nachfrage groß ist. Ja, so klar. Ist das in der Marktwirtschaft. 20 Mark ist ja nun wirklich bombenbillig, ne? Ja, das ist ja, ihr seid ja der Aldi der Telefonsexer, ne? Ja, so ungefähr. Kann man das sagen. Ja, ihr beiden, wie soll das weitergehen? Habt ihr große Pläne, das noch auszubauen? Ja. Was heißt ja? Ja, das, wir werden uns vielleicht dann irgendwann mal eine 090-Nummer geben lassen. Mhm. Und ja, das kostet halt eine Menge, das ist 300 Mark oder was kostet das? Und dann müssen wir erstmal sehen, ob das Geschäft dann läuft oder im Monat kostet ja. 300 Mark. Bist du im Moment in einer Beziehung? Hast du einen Freund? Nee, du hast keinen Freund. Sebastian, jetzt gibst du mir bitte mal den Thomas. Ja. Danke für den Anruf. Jo, bitteschön. Ja. Ja. Thomas, bist du in einer Beziehung im Moment? Nein. Auch nicht. Nehmen wir mal an, das würde sich demnächst mal ergeben. Kann ja sein, ne? Dass du eine Freundin hast. Das wäre dann aber sehr ja, geheim, ne? Würdest du das halten wahrscheinlich? Nee, ich würde es ja schon sagen. Ehrlich? Ja, da bin ich schon sehr offen. Ich würde einfach noch weitermachen. Weiß es denn sonst überhaupt jemand aus eurem Freundeskreis, was ihr da macht? Nee, im Freundeskreis behalten wir es geheim. Ganz geheim. Jetzt spätestens weiß der Freundeskreis das. Ja. Wie sieht das aus? Ja auch an unseren Nummern in den Zeitungen, ne? Ja, mal reingucken. Ja, wer liest schon diese Kleinanzeigen von euren Freunden vielleicht? Naja, wer weiß. Ja. Die Eltern, wohnt ihr noch zu Hause bei den Eltern? Nee, ich habe eine eigene Wohnung. Und der Thomas? Sebastian? Der kommt hier dann abends immer her. Ach, ihr macht das dann in eurer Wohnung? Ja, in meiner. Also, Telefonsex von zwei Jungs, einem Hetero und einem Schwulen. Sie machen es nur wegen des Geldes. Genau. So ist es, ne? Danke für den Anruf. Okay, bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, unser Thema. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Oder ich mache es nur wegen des Geldes. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr wirklich, wenn ihr, also Hand aufs Herz, nur wegen der materiellen Vorteile getan habt, ihr es sonst eigentlich nicht tun würdet, wollen oder ihr hättet es sonst nicht getan? Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfrei bei uns. Und jetzt ist der Georg dran und Georg ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Georg, guten Morgen. Hallo. Ich bin 19 Jahre alt. Ja. Wie schon gesagt, komme aus Ulm. Aus Ulm? Ulm, ja. Ganz genau. Aha. Und mein Thema ist heute, dass das nur wegen Geld gemacht habe. Genau, davon gehe ich aus, weil das heute auch unser Thema ist hier. Mhm. Ja, was hast du nur wegen des Geldes getan? Ja, also wie schon gesagt, ich musste eine Frau heiraten, die wo ich gar nicht liebe. Du musstest eine Frau heiraten, die du gar nicht liebst oder geliebt hast. Ganz genau. Warum musstest du eine Frau heiraten? Wegen meiner Eltern. Kommst du aus einem muslimischen Land oder aus einer muslimischen Tradition? Nein, schon aus deutscher Abstammung. Ja. Aber es ist halt so, meine Eltern denken halt nur ans Geld, gell? Ja. Und sie denken nicht, dass halt auch Liebe im Spiel sein muss. Mhm. Erzähl doch mal genau, wann haben denn die Eltern dieses Mädchen für dich schon ausgewählt? Wie alt warst du da? Da war ich bereits 16. 16 Jahre alt. Und was war das für ein Mädchen? Ja, meine Frau heißt Andrea. Mhm. Und ihre Eltern haben ein riesiges Unternehmen, die stellen Einkaufswagen her. Mhm. Und sind deine Eltern denn auch wohlhabend? Meine Eltern sind auch wohlhabend, ja. Mhm. So. Wir haben so eine Bewahrungsfirma. Mhm. Jetzt haben die dieses Mädchen ausgeguckt. Hatten die denn schon auch mit den Eltern des Mädchens gesprochen, so wie man das immer so hört, und diesen Deal eingefädelt? Genau, die haben das bereits also in meiner Jugend eingefädelt, gell? Mhm. Also auch mit den anderen, mit den quasi Schwiegereltern. Genau, genau. Mhm. Ist das Mädchen in deinem Alter? Das Mädchen ist nicht in meinem Alter, sie ist ein bisschen älter, ja? Sie ist 21. 21 Jahre. So, jetzt haben die das vorbereitet quasi und dir dann, als du 16 warst, gesagt, das hier haben wir vor zu machen und das soll passieren. Ja. Wann, wie alt warst du, als ihr geheiratet habt? Also da war ich 18. Da warst du 18, also vor einem Jahr. Du bist auch noch verheiratet. Ich bin jetzt derzeitig noch verheiratet, ja. Mhm. Lebst du mit der Frau auch zusammen? Ich lebe mit ihr zusammen und sie ist heute Abend also mit ihrer Freundin weg. Mhm. Ja. Mhm. Wie war denn das dann, als ihr geheiratet habt und dir aber klar war, ich liebe dieses Mädchen überhaupt gar nicht? Ja, das war halt, wie schon gesagt, ein Drang, ja. Ein Drang von meinen Eltern aus. Ja, ich frage aber dich, wie es dir zumute war. Wie war mir zumute? Ich habe mich nicht wohl dabei gefühlt, gell? Ja. Also ich liebe sie nicht. Ja. Mhm. Als ihr beiden euch dann zum ersten Mal getroffen habt und ihr darüber geredet habt, dass die Eltern quasi euch verkuppeln wollen und vorhaben, euch zu verkuppeln, wie habt ihr beide denn darüber geredet? Also wir beide, beziehungsweise sie liebt mich schon, gell? Ach, sie will dich schon. Mhm, sie liebt mich. Also von ganzem Herzen aus. Aber sie kannte dich ja auch gar nicht, ne? Es war ja halt alles konstruiert. Es war konstruiert von unseren Eltern aus. Mhm. Es ist schlimm, ich stecke in einer Zwickmühle, sind ja. Hast du ihr das denn damals vor der Ehe gesagt? Hier, pass auf, ich liebe dich nicht, ich habe mit dir überhaupt gar nichts am Hut, ich bin jetzt nur Sklave meiner Eltern. Nein, das habe ich eben ihr nicht gesagt. Wow. Und ich habe ihr bis jetzt auch noch nicht gesagt, dass ich eventuell mich scheiden lassen will. Gell? Warum hast du ihr das denn nicht von Anfang an quasi vor der Ehe schon gesagt? Also meine Eltern sind ziemlich streng. Hm. Und wenn ich das getan hätte, dann hätten sie mich enterbt. Aha, daher weht der Wind. Also ist das Thema sehr passend für dich. Du hast es, deine Eltern haben es wegen des Geldes getan und du hast es auch wegen des Geldes getan. Weil ich habe es notgedrungen auch wegen dem Geld getan. Weil du Angst um dein Erbe hast. Ganz genau. Du bist eine Flasche. Warum? Ja, du bist eine absolute Flasche, Georg. Wenn du so etwas nur wegen des Geldes tust, wenn du dich auf eine Ehe einlässt wegen des Geldes und du dir ganz im Klaren darüber bist, ich liebe diese Frau nicht, was für ein Verrat am Gefühl, ein Verrat an der Liebe. Und dann auch noch dieses Mädchen täuscht, die dich angeblich liebt, wenn es denn stimmt. Und du dich grottenunwohl fühlst. Ja, aber Domian, was würdest du machen, wenn du an meiner Stelle wärst? Ja, kann ich dir sagen. Deine ganze Existenz. Ist mir scheißegal, ich würde mich doch nicht zwangsverheiraten lassen. Ist mir scheißegal, wenn da 10 Millionen im Hintergrund stehen auch würden. Wenn du dann auf der Straße stehst. Ja, mein Gott, du bist ein junger Mann, mach doch was aus deinem Leben alleine. Es gibt genügend andere Leute, die kriegen auch keine Erbschaft und kriegen ihr Leben gut geregelt. Ja, aber wenn die Erbschaft 1 Million ist. Das ist doch völlig scheißegal. Und wenn sie, wie gesagt, 10 Millionen ist. Deshalb lässt man sich doch nicht in sein Leben so reinfuschen, wie du es zugelassen hast von deinen Eltern. Und du fühlst dich ja jetzt unwohl, du sagst es ja selbst. Ja, Domian, ich fühle mich nicht ganz wohl. Was, du planst dich erscheinen zu lassen. Mhm. Ja, aber dann ist doch genau das Gleiche, passiert doch wahrscheinlich, wie als wenn du vorher gesagt hättest, nein, ich will es nicht. Ja, aber schau her, ich habe keine andere Wahl gehabt. Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich will mich scheiden lassen, meinst du nicht, dass du dann auch enterbt wirst von deinen Eltern? Dann werde ich wahrscheinlich enterbt, ja. Also nimmst du es dann doch in Kauf? Muss ich wohl, weil ich sie ja nicht liebe. Mhm. Aber letztendlich bist du doch dann meiner Auffassung, nur dass du jetzt ein bisschen später so handelst und denkst. Also Domian, ich bin ganz deiner Auffassung, ja, von dem her, aber ich denke halt dann auch schon ein bisschen an das Geld, gell, weil... Mhm. Aber du bist jetzt bereit... Ich habe mir angeboten, ja komm, Georg, fliegen wir ein bisschen auf die Fidschi-Insel, gar kein Problem. Mhm. Du bist jetzt dann bereit, auf das Geld zu verzichten. Du bist bereit, mit den Eltern unter Umständen zu brechen. Ja, also ich, das will ich ja dich gerade fragen, soll ich das machen oder nicht? Stehe auf der Straße. Eindeutig ja. Du bist 19 Jahre alt. Was hast du denn für eine schulische Ausbildung? Ja, also ich habe Gymnasium hinter mir. Du hast Abitur? Ja, sozusagen. Was heißt sozusagen? Hast du es oder hast du es nicht? Ja, Fachabitur. Na gut, also du hast die Fachhochschulreife. Ja, ganz genau. Und könntest dann halt auch einen eigenen Weg einschlagen. Du könntest studieren, wenn du wolltest. Ich könnte studieren, ja. Und dein eigenes Ding machen. Dann mach es. Dann mach es. Dreht es sich wirklich. Wie kann man wirklich reich werden, wenn man nicht die Unterstützung von seinen Eltern hat? Also, ich kann dir natürlich jetzt hier kein Patentrezept erzählen, aber es gibt hunderte, tausende von Beispielen in Deutschland, wo Leute reich werden, ohne dass die Eltern ihnen was in den Hintern stecken. Aufgrund der eigenen Leistung und der eigenen Ideen. Ja, aber, das ist natürlich so, ich hab jetzt nur Freundin, gell? Mhm. Also hinter ihrem Rücken. Das auch noch. Mhm. Ja. Mhm. Aber Georg, es kommt doch, lass mich das noch sagen, es kommt doch jetzt erst gar nicht mehr darauf an, dass du unbedingt den großen Reichtum erwirbst. Es kommt doch erstmal darauf an, dass du ein gutes und glückliches Leben führst. Stimmt, Domian. Und wenn es dann dir gelingt, eine ordentliche Ausbildung, ein interessantes Studium zu absolvieren, dann ist es doch erstmal gut. Du musst doch nicht gleich Millionär werden. Ja, aber was macht man ohne Geld heutzutage? Ja, was heißt ohne Geld? Ohne, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass du in der Gosse liegen wirst nächstes Jahr. Reiß dich am Riemen, such dir ein paar Jobs und finanzier dein Studium, wie es tausend andere Studenten auch machen. Wenn deine Eltern dir nicht... Aber ich würde da am Hungerband liegen. Was? Sehen Sie ja. Was wirst du? Ich würde da am Hungerband, also... Ach, du hungerst dann zwei Wochen und dann wirst du dich schon aufraffen und dir einen Job suchen. Domian, hilfst du mir dann? Nein, das musst du schon selbst machen. Mir hat auch keiner geholfen damals und ich habe es geschafft. Und das wirst du auch schaffen. Sag mir mal bitte, um wie viel Geld es da eigentlich geht. Geht es wirklich um Millionen? Es geht etwa um 1,2 Millionen. Mhm. Hast du das denn schon angedeutet bei deinen Eltern, dass du dich scheiden lassen willst? Eine Andeutung? Das liegt jetzt alles in deiner Hand, Domian. In meiner Hand liegt das. Ja, du bist schon wahnsinnig. Du delegierst es also weg. Nee, also wahnsinnig würde ich nicht sein, aber... Ich habe jetzt noch nichts erzählt, gell? Mhm. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Du sagtest, dass du auch eine Freundin im Moment noch nebenher hast. Ja, aber sie nützt mir auch bloß aus, die andere Freundin. Mhm. Ja. Sie hat mir auch bloß weg um Geld. Mhm. Dauernd muss ich zahlen, wenn wir weggehen. Ja, hast du die falsche Freundin, hast du Pech gehabt. Es gibt... Ja, aber was will ich machen? Sie sieht verdammt gut aus. Ja, gut. Man kann nicht alles auf einmal haben. Das geht nur nicht. Also, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt zu deiner Lebenskonstellation, was ich dazu denke. Und wenn wir uns da weiter unterhalten, wiederhole ich mich. Also, es ist ganz klar. Karten auf den Tisch, raus aus dieser Ehe. Und wenn deine Eltern dich verstoßen, dann verstoßen sie dich halt. Dann musst du alleine zurande kommen. Klare Sache, ohne Kompromiss, ohne Konzession. Gar kein Kompromiss. Kein Kompromiss. Nein, kein Kompromiss. Du hast jetzt schon einen dicken, du hast schon etwas getan, was man eigentlich nicht tun darf. Mhm. Und jetzt musst du da wieder rauskommen. Dir zuliebe und auch deiner Frau zuliebe. Auch wenn ich auf die 1,2 Millionen verzichten muss. Eindeutig. Eindeutig. Eindeutig. Ja. In diesem Sinne. Georg. Okay. Ich bin ja mal gespannt, was du tust. Rufst du mich nochmal an? Ich werde die wahrscheinlich wieder anrufen. Ja, das wäre sehr schön. Vielleicht in ein, zwei Monaten oder so. Mhm. Ja? Okay, also dann grüße ich noch sehr vergessen von der DEA-Tankstelle. Ja, ist aber gut. Keine Grüße weiter. Tschüss. Okay. Detlef, 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Einen wunderschönen. Ich habe es nur wegen des Geldes getan, heißt das Thema. Und du hast auch irgendetwas nur wegen des Geldes getan. Ja. Nämlich aber was? Absolut. Absolut. Absolut. In dem Sinne, ich bin gestern, ich weiß, dass ich mich jetzt so ein bisschen fassen muss in dem Sinne, weil auch alle Polizisten so mithören und sonstige Sachen halt, ne? Ja, die Polizei verfolgt diese Sendung gern und oft. Die ja. Kollegen von der Nachtschicht, hallo, übrigens. Genau, ja. Hallo. Grüß Sie alle Polizisten. Ja. Ne? Ja, ich habe gestern so viel Scheiße gebaut, die ich noch nie verbockt habe in meinem ganzen Leben halt. Jetzt sind wir aber alle gespannt. Mhm. Ja, ich bin gestern in eine Wohnung eingestiegen, was ich eigentlich nicht so wollte. Du bist gestern in eine Wohnung eingebrochen? Ja. Sagen wir es gleich klar. In was für eine Wohnung? Was für eine Wohnung? Ja, von Bekannten oder einfach in irgendeine Wohnung? War schon eigentlich bekannt in dem Sinne. Mhm. Aber es tut mir so leid in dem Sinne, was ich jetzt getan habe. Moment, eins nach dem anderen. Du bist also eingebrochen in diese Wohnung. Wie bist du eingebrochen? Ich bin reingegangen in dem Sinne, wie soll man das sagen, eingebrochen. Ja, man kann zum Beispiel eine Scheibe einschlagen von außen und kann reinklettern. Man kann von innen reingehen, die Tür das Schloss kaputt machen und irgendwas. Ach, so wollen wir das einfach jetzt nicht so hinstellen. Ey. Wir wollen jetzt nicht die Polizei alles nennen, was ich getan habe in dem Sinne. Ne? Also wenn wir uns unterhalten, unterhalten wir uns auch ganz und richtig und offen. Ah, du möchtest alles wissen. Ja. Ja, durch die Tür. Durch die Tür. Ganz klar. War das ein Einfamilienhaus oder ein Mehrfamilienhaus? Du möchtest alles wissen. Ja. Ja, es war schon ein Mehrfamilienhaus in dem Sinne, ja. Wie bist du überhaupt in den Hausflur reingekommen? Durch die Tür, also... Das war offen? Ja, war offen. Ich bin da reingegangen und ich war alkoholisiert, muss ich dazu sagen. Zu welcher Tageszeit? Oh, frag mich. Ich war, wie gesagt, ich war weggetreten. Es war nachts, irgendwann mal so in dem Zeitraum. Und wie hast du dann die Tür von dieser Wohnung aufbekommen? Ich brauchte einfach nur meine Schulter. Okay. Also so einfach hast du die Tür aufbekommen? Ja. Das klingt mir ein bisschen seltsam. Wieso? Weil in der Regel Türen so einfach nicht aufzukriegen sind. Ich glaub mir. Manche Türen gehen einfach so auf. Warum gerade diese Tür? Warum diese Tür? Mhm. Da fragen mich manche Gelehrte. Ich weiß jetzt, im Nachhinein weiß ich total nicht. Ich kann es dir nicht sagen, warum ich das getan habe. Ich kann es dir nicht sagen. Also du bist jetzt einfach in irgendein Mietshaus gegangen, ja. Dessen Tür auch noch unten aufstand. Ja. Und du bist dann in irgendeine Wohnungstür gegangen, die dann auch noch durch einen Schulterdruck leicht aufzukriegen war und bist reingegangen. Genau. Am Abend. Genau. Kann ich erstmal so nicht glauben. Aber erzähl mal weiter. Was ist dann passiert, als du dann angeblich in diese Wohnung reingekommen bist? Ja, gut, weil ich im Endeffekt kannte ich ja schon die Räumlichkeiten. Woher kanntest du die denn? Ja, weil ich schon mal drin war. Weil ich also ja in dem Sinne mein Kollege gewesen, Anführungsstrichen. Ja. War denn der Kollege in der Wohnung, als du reinkamst? Nee. Hätte das nicht sein können oder wusstest du, dass er nicht zu Hause ist? War einfach Glückssache. War eine Glückssache. So, dann bist du reingekommen, was ist dann geschehen? Weiter. Ja, ich bin reingegangen, hab die Geräte genommen und wieder rausgegangen. Aber es tut mir in dem Sinne, was ich jetzt getan habe, absolut leid. Welche Geräte hast du genommen? Einfach die elektrischen Geräte, was so rumstand. Also wie elektrischen Toaster auch, oder wie? Wenn du es so nennen möchtest, auch den Toaster. Ja, wie, weißt du nicht genau, was du geklaut hast? Verstehe ich nicht. Zähl's doch mal auf. Ich muss dir doch nicht alles sagen, oder? Ja, also wozu unterhalten wir uns denn hier? Wenn du wirst, was soll das dann? Ja, ist schon richtig, aber du hast gerade gesagt, dass du alkoholisiert warst und gar nicht mehr dich so richtig erinnern kannst. Nee. Wie hast du denn dann diese Geräte, was immer das alles sein mag, transportiert überhaupt, wenn du das nicht vorbereitet? Ich weiß nicht mal, wo sie sind. Das ist mein Problem. Ich kann ihnen nicht mal sagen, wo sie sind. Ich war so weggetreten in dem Sinne, ich kann sie nicht mal sagen, wo sie sind. Gut, du hast dann irgendwelche Geräte genommen und wo bist du dann hingegangen mit diesen Geräten? Ja. Weißt du auch nicht? Nee. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe irgendwie Scheiße gebaut in dem Sinne, dass ich das getan habe, in dem Sinne, dass ich in deine Wohnung reingegangen bin. Aber ich kann dir nicht mal sagen, wo ich das getan habe und was weißt, ich getan habe. Und du weißt letztendlich auch nicht, warum du das getan hast? Nee, auch nicht. Und du weißt nicht, wo die Geräte sind. Klingt alles sehr komisch. Verstehst du das? Dass es für mich sehr seltsam klingt, was du erzählst. Sehr dubios klingt. Das glaube ich dir. Hundertprozentig. Könnte man ja annehmen, dass du irgendwie völlig sturztrunken warst. Und dich irgendwas geritten hat, das zu tun. Ja, irgendwas hat mich geritten und irgendwie war ich war wirklich stolz. Was ist denn das für ein Kumpel? Welches Verhältnis hast du denn zu dem? Gar kein eigentlich, gar kein Verhältnis in dem Sinne. Kein Streit mehr vorgefallen, dass du dem eins auswischen wolltest? Gar nichts, alles nichts. Aber hat mich irgendwas geritten und ich weiß nicht, was ich getan habe. So, wenn es denn so stimmen sollte, wie du es gerade erzählt hast, wieso bist du dann noch nicht zu ihm hingegangen und hast das ihm genauso erklärt und dich entschuldigt? Und ihm gesagt, hier, pass auf, ich mach den Schaden. Weil die Polizei da war und Fingerabdrücke genommen hat und allen drum und dran. Woher weißt du das? In dem Sinne, weil die Gerüchteküche ist sehr, sehr groß in meiner Gegend hier. Also man erzählt sich davon. Ja. Ja gut, aber dennoch hättest du doch hingehen können zu deinem Kumpel und sagen, hier, pass auf, ich habe richtig Scheiße gebaut. Mach mir eine Rechnung, ich zahle dir alles und zieh die Anzeige zurück. das ist schon richtig, aber wer tut das und wer macht das? Wer möchte nicht einfach aus der Sache so rauskommen? Ja, und wer ruft dann nachts live im Fernsehen und im Radio an und erzählt es der ganzen Welt? Der ganzen Welt, weil ich mir in dem Sinne absolut mich scheiße fühle. Mhm. Ja, aber wenn, also ich will dir erstmal so glauben, wenn du dich so unwohl fühlst, dann muss man ja auch darüber nachdenken, wie man aus diesem unwohlen Gefühl herauskommt, indem man die Flucht nach vorne macht. Und ein bisschen die Flucht nach vorne hast du ja schon gewagt, indem du jetzt hier angerufen hast. Weil dieses wird mit Sicherheit... Ich weiß das hundertprozentig, dass ich die Flucht nach vorne getan habe, als ich dich angerufen habe. Ja. Weil jetzt auch alles, die ganzen Polizisten, wie auch immer, mir mit Vorgesprächen und sonstige Sachen erzählt wurde, so und so nachvollzieht wird in dem Sinne. Also du bist jetzt auch bereit, die Konsequenzen zu tragen? Anführungsstrichen. Mhm. Wenn es passiert, passiert. Du hast aber gar keine Ahnung, wenn es denn stimmt, dass du so ein Blackout hattest während dieser Sache, wie hoch der Schaden ist. Hast du gar keine Ahnung? Doch, den weiß ich. Warum? Ja, den Schaden in dem Sinne, ja, was kostet eine Tür oder was weiß der Teufel, das nimmt man sich ein bisschen im Kopf oder was der Teufel, hat man bestimmt, was man angerichtet hat oder so, ne? Ja, aber du weißt ja gar nicht genau, welche Geräte du mitgenommen hast. Nee, das ist das Problem. Mhm. Ja. Und du bist tausendmal in dich gegangen und hast überlegt, wo kann ich denn dieses Zeug, was ich da mit herausgetragen habe, abgestellt haben? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Also insofern passt das natürlich nicht so genau zu unserer Sendung. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Du hast es offensichtlich nur aus Irrsinn getan, aus Beklopptheit. Ja gut, dass ich das jetzt so einfach einrufe jetzt hier so. Auf naja, macht nichts. Nein, das sage ich auch nicht als Vorwurf. Naja, ich stelle das nun mal so fest. Das Tatmotiv ist nicht das Geld gewesen bei dir. Eigentlich weniger. Es war einfach ein Irrweg. Mhm. Hast du schon mal irgendwie so komische Sachen gemacht? Eigentlich weniger. Nee, es war einfach mal ein Sachverfahren, es war ein Blackout. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Machst du denn sonst schon mal seltsame Dinge, wenn du besoffen bist? Das muss ja nicht gleich sowas sein. Nee, gar nicht. Nee. Eigentlich nicht. Es hat mich getrieben. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Und Also ich muss ja nochmal sagen, Detlef, es mag sein, dass es sowas gibt, es klingt mir aber dennoch merkwürdig irgendwie. Lassen wir es mal einfach so stehen. Und die Dinge werden jetzt mit Sicherheit nach diesem Auftritt hier in der Sendung ihren Lauf nehmen und du bist ja auch irgendwie bereit, wenn es denn stimmt, die Konsequenzen zu tragen. Und das ist ja auch schon mal dann okay und lobenswert. Das ist schon richtig, ja klar. Sachverfahren in dem Sinne, wenn es soweit kommen würde, aber ich denke mir, dass diese Folgen jetzt... oder was der Teufel jetzt... Wobei das Allerbeste, sage ich dir, wäre, wenn du jetzt zum Telefonhörer greifen würdest nach unserem Gespräch und würdest diesen Kumpel anrufen und ihm alles erzählen und sagen, komm, lass uns doch versuchen, so die Sache zu bereinigen. Das wäre die beste Lösung. Das Problem, was laufen würde, wo ich Angst vor habe, dass dieser Kollege, den ich jetzt gerade beklaut habe, in meiner ganzen Clique oder was der Teufel, in der ganzen Umgebung, weil es ist auch kein kleines Dorf, wo ich lebe. Alles durch die Gegend läuft und sagt, er hat es getan und was das ist, Teufel. Detlef, ich sag nochmal, wenn es denn stimmt, kannst du sowieso davon ausgehen, dass das Dorf spätestens nach diesem Anruf hier jetzt weiß, dass du es warst. Ist doch klar. Die Leute erkennen doch die Stimmen, Mensch. Das Verfahren ist mir egal, ey. Aber guck mal auf die Uhrzeit, bitte. Das sagen immer so viele. Unterschätzt mal nicht. Ich weiß, dass deine Sendung echt begabt und in Ordnung ist, aber wie viele Leute gucken die seine Sendung jetzt, Just for Fun, mal ganz ehrlich? Unterschätzt es nicht. Wir wollen mal sehen, was jetzt passiert und dann wirst du es am eigenen Leibe erfahren, was für eine Konsequenz dieser Auftritt hatte. Ich hoffe es auch. Okay? Wir verabschieden uns. Ich hoffe es nicht. Ja, ich hoffe es schon, weil du Scheiße gebaut hast und dazu musst du stehen, Mensch. Ja, das ist schon richtig, dass ich Scheiße gebaut habe. Ja, also hoffe ich es doch. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, tschüss. 1:29 und 5 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1:30 und 25 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema, ich habe es nur wegen des Geldes getan. Was habt ihr in eurem Leben schon alles nur ausschließlich wegen des Geldes oder wegen materieller Vorteile getan? Dinge, die ihr sonst ablehnt oder die ihr vielleicht niemals tun würdet. Wenn nicht Knete rübergesprungen wäre, dabei rumgekommen wäre oder irgendwelche anderen Vorteile. Vielleicht eine Beförderung, vielleicht ein tolles Geschenk, was auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn ihr mir ganz offen und selbstkritisch davon erzählen wollt, von diesen Vorfällen, ruft mich an. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111, kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Jasmin ist dran und Jasmin ist 18 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Jasmin. Hallo. Was hast du denn gemacht? Ja, ich habe mit mehreren Männern geschlafen. Mhm. Nur des Geldes wegen? Ja. Warum? Wie kam es dazu? Ja, meine Freundin, die hat mir davon mal erzählt, dass sie das gemacht hat. Oder vielleicht sogar noch immer macht, keine Ahnung. Mhm. Und ich brauchte Geld und habe das dann halt auch ausprobiert. Und wie bist du denn an diese Männer rangekommen überhaupt? Durch meine Freundin halt. Und sind die dann, hast du dich mit denen irgendwo verabredet? Haben die über dir angerufen? Wie ging das? Nee, meine Freundin hatte gerade einen, mit dem sie im Gespräch war. Und da hat sie mich dann halt angeboten und naja. Ja, und wohin? Wo bist du dann hingegangen? Mit ihm in sein Hotelzimmer. In sein Hotelzimmer. Ist denn deine Freundin Prostituierte? Nein, eigentlich nicht. Also. Aber sie macht ab und zu solche Sachen. Sie hat ja schon ab und zu, ja. Diverse Kontakte. Wie viel Mal hast du das gemacht? Oh. 20, 30. Doch so oft. Kann ich nicht mehr zählen. Wie alt warst du, als du angefangen hast? Jetzt bist du 18? 16 Jahre. Mhm. Hat sich das jetzt erledigt, dieses Thema, oder machst du es immer noch? Ich mach's im Moment nicht, aber ich hab's halt vor anderthalb Wochen noch gemacht. Und was verdienst du dann pro Sex? Es ist mit unterschiedlich. Mal 200, mal 100, mal 300. Es kommt drauf an. Was machst du mit diesem Geld? Ich benutze das dazu, dass ich meine Wohnung bezahlen kann. Mhm. Du lebst alleine? Ja. Ja. Machst du denn hauptberuflich, sage ich jetzt nur so, hauptberuflich oder beruflich auch irgendetwas? Nein, das ist ja mein Problem. Sonst würde ich ja nicht mit den Männern schlafen. Warum ist das dein Problem? Warum hast du denn, hast du einen Schulabschluss, hast du eine Lehre gemacht? Ja, ich habe einen erweiterten Hauptschulabschluss und hatte eine Lehre angefangen. Als was? Als Restaurantfachfrau. Ja. Aber ich habe nicht im Team arbeiten können mit den Leuten und habe dann wieder aufgehört. Durch Mobbing sozusagen. Und hab halt nie wieder was gefunden. Und hast du dich denn richtig bemüht auch? Ja. Was heißt denn? Sehr denn, sogar. Was heißt denn? Wie viele Bewerbungen hast du denn geschrieben? Oh Gott, 200 waren es bestimmt. Ganz bestimmt. So, du lebst dann also von Arbeitslosenunterstützung, Sozialhilfe? Nein. Sondern? Sondern ich lebe von dem Geld, was ich von den Männern bekomme. Nee, ich meine so offiziell. Offiziell kriegst du bestimmt irgendeine Unterstützung. Ja, ne? Und von meinen Eltern, aber ach so, auch nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Wie viel geben die dir im Monat? Im Monat geben sie mir 400 Mark. Ja, das ist ja nur reichlich wenig zum Leben. Ja. Und dadurch kamst du dann in diese Versuchung, dieses Geld so zu verdienen. Wie fühlst du dich denn dabei? Ja, scheiße, würde ich sagen. Du arbeitest als Hure, so muss man das klar sagen. Ja. Ne? Also, da gibt's gar nichts drum zu reden. Du verkaufst dich an Männer. So ist es. Dein Sex an Männer. Was würden denn deine Eltern dazu sagen, wenn die das erfahren würden? Die würden mich, glaube ich, umbringen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. Also kommst du aus so einem relativ ordentlichen Elternhaus? Ja, leider. Ja, was heißt leider? Da kann man mit keinem über irgendwas reden. Ach so, in dem Sinne leider, meinst du? Ja. Hast du denn in den Jahren jetzt, das sind ja immer noch 2 Jahre, schon auch eine Beziehung gehabt, einen Freund gehabt? Nein, das ist auch ein weiteres Problem. Ich kann mich mit keinem richtig einlassen. Ich block sofort ab. Wie erklärst du dir das, dass du abblockst? War das... Ich habe keine Ahnung. War das auch schon so, bevor du dieser Tätigkeit nachgegangen bist? Also vor, nein. Nee. Nein. Also du hattest früher schon mal Freunde? Ja. Mhm. Nicht so oft, das ist ganz komisch. Mhm. Gehst du, wenn wieder so etwas arrangiert ist und arrangiert wird, mit richtigem Ekel in diese Hotels und auch wieder nach Hause? Ja. Mhm. Ich brauche das Geld, was soll ich machen? Mhm. Aber Jasmin, das meinst du, wie viele junge Leute Geld brauchen und dieses nicht tun? Ich will dir mal was sagen, ich habe überhaupt gar nichts gegen den Beruf der Hure. Ich habe hier... Ich will dir das nur erklären. Ich will nicht, dass man das falsch versteht. Ich habe hier schon mit tollen Frauen gesprochen, die mit sich im Reinen sind und mit diesem Job. Abgehakt, finde ich in Ordnung. Voll, aber mein Problem, ich bin damit nicht im Reinen. Eben, deswegen sage ich zu dir jetzt auch, wenn du damit nicht im Reinen bist und du dich dabei so mies fühlst und dir dein ganzes Leben, dein ganzes Gefühlsleben, deine Seele kaputt machst, musst du das aufhören. Ja. Und erzähl mir nichts von Wohnung und Geld. Dann erzähl mir, wie ich das sonst machen soll. Dann suche dir kleine, pisselige Jobs, dann geh putzen. Ja, die habe ich ja auch ab und zu, zwischendurch. Ja, dann lebe bescheiden. Es gibt, ich weiß ja nicht, wie teuer deine Wohnung ist, welche Ansprüche du hast. 800 Mark. Ja. Und da fehlen dann wieder 400 Mark und dann brauche ich noch Geld zum Leben. Mhm. Also, das können wir natürlich hier jetzt nicht alles aufrechnen, aber was ich dir ganz allgemein und plakativ sage, ist, niemand muss auf den Strich gehen, nur um einigermaßen leben zu können in Deutschland. Ist nicht der Fall. Du bist nicht drogenabhängig, das würde das Ganze... Zum Glück. Ja, das würde das Ganze noch verkomplizieren. Deswegen kann ich auch so hart mit dir ins Gericht gehen. Wenn du die 800 Mark nicht zahlen kannst, dann such dir ein WG-Zimmer, was billiger ist, was du vielleicht für 400 Mark kriegst. Und schon hast du 400 Mark runter. Dann gibt es dann wieder das Problem mit meinen Eltern. Wenn die das rauskriegen würden, dann würden sie mich sowieso irgendwie abschieben oder sonst was. Wie, wenn du in der WG wohnen würdest? Ja. Mhm. Wie sind die denn drauf? Das ist doch völlig normal, dass jetzt junge Leute oder auch Ältere in den Wohngemeinschaften wohnen. Ja, meine Eltern sind so Leute, die mehr so mit Prominenten und so rumhängen. Und da können sie sich diesen Ruf überhaupt nicht leisten. Ja, aber das ist doch nicht schändlich, dass man sich für Prominente auch in WGs wo leben. Ja, schon, aber so sehen die das nun mal nicht. Gut, dann musst du dich eben auch noch gegen deine Eltern durchsetzen. Das ist dann noch eine zweite Front, die du da aufmachst. Ja, probiert hatte ich's, aber das klappt, glaube ich, nicht. Und was ganz super, super wichtig ist, dass du eben in diesem Alter mit 18 Jahren, wenn das jetzt mit den Bewerbungen in deinem Bereich da nicht klappt, dass du irgendwie eine andere Perspektive dir suchst. Ja, hab ich. Nämlich? Hotelfachfrau, zum Beispiel. Das heißt, du müsstest nochmal eine Umschulung machen, oder wie? Nein, ich bin ja noch nicht fertig mit der Ausbildung. Mhm, mh. Mir fehlt ja noch ein Teil, sonst wäre ich ja jetzt Restaurantfachfrau. Mhm. Nur, ich brauche halt jemanden, der mich sofort wieder übernehmen würde. Mhm. Und das gibt es sehr selten. Mhm. Und wenn ich dann was vom Arbeitsamt bekomme, dann ist das meistens entweder besetzt oder sie haben irgendwie eine Ausrede von wegen, ja, wir haben... rufen sie dann und dann wieder an. Mhm. Und dann hat man irgendjemand am Apparat, der dann sagt, nee, ist das angesetzt. Ist klar. Die Probleme will ich auch gar nicht runterspielen. Aber, und ich will sie auch nicht als klein darstellen, Jasmin, verstehe mich nicht falsch. Aber ich sage mit aller Vehemenz, sage ich zu dir, dass diese Problematik, so wie du sie geschildert hast, die ist lösbar bei dir. Das ist sehr beschwerlich, aber die ist lösbar. Du musst nicht eine Hure sein. Du musst keine Prostituierte sein, um dein Leben hinzukriegen. Nein, das stimmt, aber ich weiß nicht wie. Ja, dieses ist natürlich jetzt für mich in dieser Situation, in der Gesprächssituation, natürlich auch nicht möglich, da den ganzen Plan Nein, mit dir zu entwerfen. Nein, das ist mir klar. Ich würde ja auch nicht anrufen. Nein, aber ganz entscheidend ist ja, dass du dich seelisch so unwohl fühlst und deshalb hast du ja wahrscheinlich auch angerufen. Ja. Mit wem redest du eigentlich darüber, außer mit deiner Freundin? Mit der einen Freundin? Ja, das ist mein weiteres Problem. Ich kenne jemanden, aber nur von Telefon her. Mhm. Und mit dem rede ich darüber. Mhm. Ein Mann. Und der ist sehr nett. Mhm. Und ich finde ihn total lieb, aber ich kenne ihn nicht vom Sehen oder überhaupt. Und du traust dich nicht näher an ihn heran? Nein, ich traue mich überhaupt nicht. Er hat gefragt, ob wir uns mal treffen können. Ich sag. Ich weiß es nicht. Aber da siehst du mal, welche Auswirkungen das auf dein Leben hat. Alles ist im Arsch, auf Deutsch gesagt. Ne? Ja. Genau. Leider. Pass mal auf, Jasmin. Ich kann hier keine Berufsberatung machen und keine Lebensberatung. Aber ich habe ja immer tolle Leute im Hintergrund. Das stimmt. Die sind alle sehr nett. Die sind wirklich alle sehr nett. Und ich habe auch immer super Psychologen hier. Du sollst jetzt kein psychologisches Gespräch mit meiner Psychologin, der Elke, führen. Aber vielleicht könnt ihr beide mal in Ruhe noch ein bisschen beraten, wie du dein Leben neu organisieren könntest. Ja. Möchtest du das gerne? Das möchte ich dir gerne anbieten. Ich meine, ich habe eigentlich angerufen, um mit dir zu reden. Ich weiß nicht, ich kenne die anderen alle nicht so. Und dich kenne ich schon so aus dem Fernsehen. Mhm. Ich weiß nicht. Aber wenn ich dir mein Wort gebe, und das gebe ich dir, dass die Elke, die heute Nacht hier ist, so wie immer meine Psychologen, das sind ganz tolle Leute und die verhalten sich genauso auch in meinem Sinne, wie du mich hier kennst aus dem Fernsehen und aus dem Radio. Und die genießen mein absolutes Vertrauen. Was die dir sagen, ist hundertprozentig okay. Ja, ist schon klar, aber ich war schon bei mehreren Psychologen und ich weiß, wie die alle reagieren. Und gib uns doch eine Chance und teste mal aus, wie unsere Elke hier reagiert. Es geht ja gar nicht um Psychologie, es geht ja einfach um mal ein bisschen gemeinsam zu bequatschen, was man tun könnte. Hm? Ja, okay. Na, versuchen wir es mal. Du legst auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja. Na, also nu, das ist nicht so schlimm, du hast ja nichts zu verlieren. Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Nein, wenn du nur mit der Elke hier redest, hast du gar nichts zu verlieren, so wie du auch nichts zu verlieren hast, wenn du mit mir redest. Okay. Na, du legst auf und ich wünsche dir viel Glück von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss, Jasmin. Deine Sendung ist echt super, muss Danke. Ich sagen. Vielen lieben Dank. Du hast mir sehr geholfen. Tschüss, Jasmin. Danke. Tschüss. Tschüss. Wiebke, 21 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe es nur wegen des Geldes getan. Ja, also mein Freund und ich, wir sind zusammen Testraucher bei einer Zigarettenfirma. Also ich hatte auch gerade aufgehört zu rauchen eigentlich. Mhm. Und und dann hat mein Freund in der Morgenpost diese Anzeige gesehen, dass die für 20 Mark die Stunde Testraucher suchen. Mhm. Und dann haben wir uns da beworben. Was heißt denn genau Testraucher? Ja, das heißt, also wir bekommen Zigaretten, die irgendwie international auf dem Markt sind und müssen dann riechen und schmecken und die anfühlen, wie die sich anfühlen, wie der Filter sich verfärbt beim Rauchen. Macht ihr das zu Hause oder macht ihr das in so einem Institut irgendwo, in der Firma? In der Firma, in dem Büro. Und wie oft? In der Woche oder jeden Tag? Also mindestens dreimal die Woche. Wir können jetzt aber demnächst auch jeden Tag hinkommen. Mhm. Und wie viele Stunden? 2 Stunden jeweils. 2 Stunden. Also ihr seid 2 Stunden richtig auch mit Rauch und Rauchen konfrontiert und beschäftigt. Ja. Mhm. Du lachst so, als wäre dir auch nicht so ganz wohl dabei. Ja, ich weiß nicht. Erst dachte man, so, weil ich nur vorher Dosenraucher war, lockerer Job und so. Mhm. Nun sind wir aber in die Rohtabak-Gruppe gekommen. In was für eine Gruppe? Rohtabak. Rohtabak-Gruppe. Auch schön. Was heißt das? Ja, das ist eben der Tabak, also jetzt nicht so wie normal bei Marlboro Light oder was weiß ich, sondern eben so wie schwarzer Tabak oder so. Schon härtere Zigaretten. Mhm. Was springt denn dabei rum überhaupt? 20 Mark die Stunde. 20 Mark die Stunde? Ja. Ja, ist okay, ne? Ist aber auch nicht so der Reißer. Naja, also zu dem Zeitpunkt dachte ich mir so, oh toll, 20 Mark die Stunde, das ist ja super. Und aber nach einigen Zigaretten, da denkt man sich dann auch schon so, ups, die sind jetzt ja so scharf und die schmecken so furchtbar, warum mache ich das eigentlich? Wie war dein oder euer Rauchverhalten vorher genau? Also ich hatte aufgehört zu rauchen ein Jahr. Mhm. Und hast aber vorher länger geraucht schon? Ja. Mhm. Ja, und mein Freund, der raucht eigentlich sowieso nur so sporadisch, mal 2 Zigaretten höchstens. Also wir halten das nochmal fest, du hattest aufgehört und wegen dieses Jobs wieder angefangen, ne? Ja. Das ist natürlich krass. Ja. Ja. Wie lange wollte er das noch machen? Ja, ich weiß nicht. Also 1-2 Jahre meinten sie, kann man es machen, also solange man will. Mhm. Wir mussten jetzt eine Schulung machen, die ist jetzt demnächst vorbei, 2 Wochen. Mhm. Naja, und dann können wir das so lange machen, wie wir durchhalten. Mhm. Welchem Zustand seid ihr, wenn ihr da rauskommt, nach den 2 Stunden? Ja, also normalerweise ist es nicht jetzt so schlimm, aber teilweise hat man schon Zigaretten, die wirklich ziemlich scharf sind und wo man auch ein bisschen duselig im Kopf wird. So. Mhm. Also ich bin nicht Raucher. Ich habe das 100.000 Mal versucht anzufangen. Mir macht es keinen Spaß, Gott sei Dank. Ich stelle mir das so vor, dass einem da wirklich fast schon schlecht ist, wenn man da rauskommt. Aber der Raucher steckt es wahrscheinlich eher weg, ne? Naja, also ich rauche eigentlich normalerweise sonst leichte Zigaretten. Also die Zigaretten, die ich da bekomme, würde ich wahrscheinlich im Alltag nie rauchen. Die sind doch schon ganz schön heftig. Du hast das ja nur eine ganz andere Dimension. Es hat die Dimension einmal, dass ihr eurer Gesundheit schadet und ihr eine Industrie unterstützt, die ja nachweislich für enorme Gesundheitsschäden zur Verantwortung zu ziehen ist eigentlich. Habt ihr euch da auch so Gedanken drüber gemacht? Also jetzt nicht so irgendwie jetzt auf die ganze Gesellschaft gezogen, sondern nicht mehr so auf uns. Auf euch, das reicht ja auch erstmal aus. Ja. Ne? Also wir haben auch schon überlegt, wer weiß, was dabei rauskommt. Oder was weiß ich, wenn wir jetzt Lungenkrebs haben, wir können niemanden irgendwie verantwortlich machen oder sagen, hey, durch euch haben wir die Zigaretten gekriegt, weil dann sagen die, ja, wieso, ihr habt doch selber da gearbeitet. Ich meine, für 20 Mark ist es ein ganz ordentlicher Stundenlohn, aber vielleicht gibt es da auch andere Jobs. Was machst du sonst? Also ich habe jetzt letzten Sommer Abitur gemacht. Und jetzt im Moment bin ich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder Studienplatz. Also ist es durchaus bei euch auch im Rahmen des Möglichen, das früher abzubrechen, als vielleicht von Seiten der Firma geplant ist oder gern gesehen wird? Ja, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie das Geld jetzt so dringend nötig haben. Also wir kriegen sonst auch schon so Geld. Es ist jetzt nicht, dass wir davon abhängig sind, aber es ist natürlich eine Arbeit, 2 Stunden am Tag. Ja, klar. Und 40 Mark für die, das hat man nicht so einfach. Kriegt ihr das Cash auf die Hand danach immer? Nee, also einmal im Monat. Einmal im Monat, ja. Ich habe es aber richtig verstanden, dass ihr in keiner akuten Geldnot wart, sondern es einfach sich so ergeben hat. Ja, also akute Geldnot nur nicht, aber also es war schon ein bisschen knapp und das hat sich eben gut angeboten. Ist denn eigentlich der Firma daran gelegen, dass ihr so etwas langfristig macht, also für einen längeren Zeitraum? Ja, das ist für die natürlich besser, weil die dann keine neuen Gruppen ausbilden müssen. Habt ihr einen Vertrag mit denen? Ja. Wie lange, wie ist die Kündigungszeit, der Spielraum? Also wir haben den Vertrag jetzt noch nicht unterschrieben, wir bekommen einen, aber ich glaube, es ist also jederzeit kündigen. Jederzeit kündigen, oder vielleicht ein paar Monate, ein paar Wochen, einen Monat oder sowas. Ja, also man muss schon Bescheid sagen, also ich gehe jetzt und mehr machen können sie da nichts, also man hat jetzt irgendwie keinen Zeitvertrag oder sowas. 20 Mark fürs Proberauchen. Ja. Das tut Wiebke des Geldes wegen und gefährdet ihre Gesundheit. Ja, natürlich. Und die Gesundheit des Freundes. Naja, also vielleicht eine gewisse Zeit ist es mal okay, ne? Aber langfristig würde ich mich da schon raus versuchen, da zu verabschieden aus dem Ding. Ja, wir sind auch im Überlegen, aber ich machen wir es weiter. Ja. Grüße an den Freund. Ja. Und bleibt schön gesund. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Viola, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Viola. Also bei mir geht es auch um das Thema Geld. Und zwar, ich arbeite derzeit als Prostituierte, also was heißt derzeit, ich mache das schon seit 10 Jahren. Und angefangen hat das Ganze auch des lieben Geldes wegen mit Telefonsex. Und das habe ich dann mal so privat organisiert und habe gedacht, da könnte ich mir vielleicht ein paar Mark dazu verdienen. Wann war das? Wie lange liegt das zurück? Also mit dem Telefonsex, der Beginn war eigentlich vor 12 Jahren. Und das sollte eigentlich nur ein kleiner Nebenverdienst werden. Und irgendwann bekommt man dann auch die einschlägigen Heftchen, da steht dann auch immer drin, Kollegin gesucht und so. Und irgendwann habe ich gedacht, na probier's mal, ob du das alles, was du da jetzt bequatscht hast, eigentlich auch mal richtig über die Bühne kriegst. Und es sollte eigentlich nur mal so ein Testlauf sein und ja, und hängen geblieben und glücklich geworden. Und glücklich, also du bist eine glückliche Hure. Ja. Kann man so sagen. Ja, ist wichtig, ne? Also die vorhin die Jasmin war das, war ja nun überhaupt nicht glücklich damit, ne, was sie da macht. Ja, wobei ich sagen muss, sie hat ja ein sehr ambivalentes Verhalten. Also einerseits hat sie Angst, ihren Eltern zu sagen, dass sie eine WG ziehen will, aber andererseits geht sie anschaffen. Also möchte ich mal wissen, was das größere Problem ist bei der Bekanntgabe. Erzähl doch mal von dir. Gab es denn in eine gewisse Zeit bei dir auch ein Hin- und Hergerissensein, dass du gesagt hast, das tut mir nicht gut, diese Tätigkeit? Oder war das von Anfang an irgendwie, dass du sagtest, ich kann das so für mich trennen, das ist mein Job und ist es okay? Nee, also am Anfang war es natürlich schon ein bisschen blöd, der erste Gast und alles. Und ich hatte ja dann nebenbei noch einen soliden Job gehabt. Und das Schlimmste war eigentlich der Absprung von dem soliden Leben hin zum Hurenleben. Was hast du für ein solides Leben geführt? Ich war im Krankenhaus beschäftigt in einer Station. Als Krankenhaus? Nee, so im Büro so. Im Büro, Jetzt und bist du als Hure tätig seit über 10 Jahren, ne? Seit zehn Jahren, Und das Schlimmste war eben dieser Absprung. Einfach zu sagen, so mit dem soliden Leben ist jetzt Schluss. jetzt verlasse ich mich ganz und gar auf mich und nicht, dass am 15. irgendeiner mein Gehalt überweist und ich muss darauf warten. Also weniger das Emotionale als so diese ganzen existenziellen Unsicherheiten. Ja, das war ein kleines Problem. Ich habe zwar gewusst, dass ich dabei schon verdienen kann, aber wenn man eine solide Grundausbildung hat oder so, dann sieht man das doch schon etwas anders. Man ist es eben auch gewöhnt. Wie hast du das denn dann so in deinem Umfeld, Freunde, Verwandte, Bekannte, verkauft, als du dann in diese Szene reingegangen bist? Das war eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich habe zwei Neffen, die hören vielleicht zu, keine Ahnung, dann grüße ich sie mal. Der eine Neffe hat zu mir gesagt, habe ich mir eh schon gedacht, nachdem ich es irgendwann mal gestanden habe. Der war etwas älter, der andere hat zu mir gesagt, wenn du aufpasst, dass du nicht krank wirst. Meine Schwester hat gesagt, du bist und bleibst meine Schwester, egal was passiert. Aha, das heißt, du bist offen damit umgegangen. Ja, ja. Also ich meine, ich habe es nicht gerade so etappenweise, also so langsam. Wie hast du denn oder wie arbeitest du denn? Arbeitest du mit einem Zuhälter zusammen? Nein. Ich habe eine Hostessenwohnung angemietet und die betreibe ich alleine. Also eine Alleinunternehmerin quasi. Ja, ne? Im weitesten Sinne, ja. Und wie werden die Männer auf dich aufmerksam? Annoncierst du in Zeitungen? Also im Wesentlichen läuft es über Annoncen oder eben über Mundpropaganda, wobei der größte Anteil natürlich von den Annoncen herkommt. Hast du nebenher ein ganz normales Privatleben auch? Also eine Beziehung oder Kinder oder? Ja, also Beziehungen, die gehen immer mal wieder in die Brüche, muss ich sagen. Das liegt eben daran, entweder die Männer sind daran interessiert, dass sie dein Geld bekommen, das möchte ich nicht. Wie, die Männer wollen von dir Geld? Nee, eben diese dieses Zuhälterprogramm. Ach so. Das ist eben ja das, was dann das Privatleben der Huren eigentlich ausmacht, zum einen Teil, das möchte ich nicht. Und das andere ist dann eben, dass manche Männer sagen gleich von vornherein, nee, tut mir leid, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also du bist dann auch, wenn du Männer kennenlernst, also privat kennenlernst, auch relativ offen, oder was heißt relativ, du bist offen mit deinem Job und erzählst, was du machst. Ja, also wenn mich der Mann interessiert und ich könnte mir vorstellen, dass es eventuell was draus werden könnte, dann sage ich es schon. Bist du im Moment in einer Beziehung? Nee, gerade getrennt seit Oktober letzten Jahres. Seit Oktober letzten Jahres. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 3 Jahre. 3 Jahre. Und das hat funktioniert? Das hat ihn nicht gestört, dass du so etwas machst? Es hat ihn nicht gestört, nee. Okay. Und du kannst so für dich auch so deine Sexualität absolut trennen, die du privat lebst und mit dem, was da den ganzen Tag bei dir passiert? Also im Allgemeinen ja. Also es ist einfach ein gewisser Moment brauche ich zum Abschalten oder zum Umschalten. Weißt du, was für mich immer so unnachvollziehbar ist, wenn mir das Huren erzählen oder auch Stricher, wenn du den ganzen Tag jobmäßig Sex gehabt hast, ne, die Beine breit gemacht hast, sage ich jetzt mal salopp, hast du dann abends überhaupt noch Spaß mit deinem Freund, schönen Sex zu haben? Also direkt im Anschluss an den Job, nein. Also da muss schon 1-2 Tage frei gewesen sein dazwischen, ach so. Um einen gewissen Abstand dann eben zu kriegen zu dem Job. Am Anfang, wenn man frisch verliebt ist und so, dann läuft das eigentlich ganz gut. Aber ich habe also schon festgestellt, die Männer, die sind ja doch häufig sexuell aktiver als die Frauen. Und wenn das dann in so eine kleine Drängelphase kommt, auch bitte, bitte und so, ja, dann muss ich stark aufpassen, dass ich nicht dazu neige, das Jobprogramm durchzuziehen und das Ganze eben ganz schnell mal kurz über die Bühne zu kriegen. Ja. Aber das ist eigentlich schon Beziehungstod. Also in das dem Moment, wo ich den Mann wie ein Freier behandle, ist es eigentlich die Beziehung schon gelaufen. Hast du dich in einen Freier auch schon mal verknallt? Nein, noch nie. Nee. Ist das nicht, besteht da nicht die Gefahr, wenn da ein toller Typ vor dir steht und du denkst, wow, den würde ich eigentlich gerne auch privat mal kennenlernen. Noch nie passiert? Also die Gefahr an sich besteht schon immer. Aber die besteht bei dir wahrscheinlich auch, wenn du da im Sender rumläufst, dass du irgendjemanden triffst. Ohne dass du sexuellen Kontakt von vornherein mit ihm hast oder mit ihr. Ja. Aber im Allgemeinen ist es so, dass für mich ein Kunde. Und ganz ehrlich gesagt, das ist jetzt übel, aber weiß ja keiner, wo ich arbeite. Ein Freier ist für mich im Prinzip jetzt mal ein Idiot. Also ein Mann, der für Sex bezahlen muss, ja. Das tut mir leid, aber das ist meine private Meinung, ja. Aber das sind doch wahrscheinlich gar nicht mal immer wirklich Idioten. Nein, sind keine Idioten, aber allein die Tatsache einfach, ja. Also du blickst schon eigentlich, so moralisch blickst du auf die herab? Nee, nicht moralisch gesehen, aber es ist kein Mann, der für mich in Frage kommen würde. Außerdem gibt es bei uns einen alten Spruch, der heißt, einmal freier, immer freier. Das heißt also, selbst wenn ich mit ihm zusammenkäme, ich hätte also auch immer Bedenken, dass er dann wieder da irgendwo... Ich verstehe, ja klar. Irgendwann sitzt er bei einer anderen Prostituierten. Richtig, das ist sicher. Nun bist du 37 Jahre alt. Ist das in deinem Job schon relativ alt? Das ist relativ alt, ja. Also das ist... wie soll ich sagen, na, hart an der Grenze, so bis 40 oder so geht das dann schon. Aber man fängt dann auch an, sich ein bisschen auf dem Domina-Bereich so umzuorientieren. Also das ist deine Perspektive, dass du vielleicht ein eigenes Studio mal aufmachst oder sowas? Studio weiß nicht, aber in jedem Fall mehr im dominanten Bereich irgendwann mal. Mhm. Hast du denn, Schlussfrage an dich, hast du denn jetzt in all den Jahren, die Sendung heißt ja, ich habe es nur wegen des Geldes getan, aber du ja nicht nur, das ist, macht dir ja auch Spaß, das ist auch dein Beruf, kann man ja sagen. Hast du eine richtig gut Kohle gemacht oder auch viel verpasst? Ja, ich habe schon viel verpasst, aber ich habe trotzdem gut Kohle gemacht. Das Geld, das ist leicht verdientes Geld. Mhm. Es ist schwer verdient, aber trotzdem leicht. Sag mir doch mal so, um es mir zu verdeutlichen, im Monat, was kommt bei dir so netto aufs Konto oder in die Hand? Nach Abzug sämtlicher Unkosten und so, kann man es schwer sagen. Naja, weiß ja keiner, wer ich bin. Also grob geschätzt 10.000 Mark. 10.000 Mark, gut, natürlich eine gute Zahl netto, ne? Ja. Mhm. Und da hast du aber schon gut gelebt. Also Viola, ich wünsche dir für die Zukunft, für deine Pläne, die du da hast, weiterhin alles Gute. Danke, wünsche ich dir und, auch. Und auch eine neue Liebe wünsche ich dir. Na, schauen wir mal. Na, schauen wir mal, genau. Alles Gute. Okay. Tschüss. Dir auch, tschüss. Anne, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Hallo, Anne. Ich bin ein bisschen erkältet. Oh, du Arme. Was hast du denn wegen des Geldes getan? Ich habe mich ja praktisch verkauft. Auch verkauft? Ja, aber nicht so, wie du jetzt denkst, sondern eigentlich war das nur so ein Joke. Da war so ein alter Bekannter, mit dem ich zusammen war, also ein Ex von mir. Und der will immer noch was von mir und wollte damals auch noch was von mir, aber ich nicht von ihm. Mhm. Und irgendwie bei so einer Autofahrt habe ich mal gesagt, ja, musst du mir halt Geld dafür geben. Mhm. Und sagte, wie viel? Ich habe niemals damit gerechnet, dass er das wirklich macht. Ich habe gesagt, ja, 1.000 Mark. Mhm. Ja, und dann... Hat er gesagt, ja, mache ich. Genau. Und hast du gesagt, ja, mache ich auch. Ja, zuerst habe ich alles... Ich habe erst abgestritten, Mensch, das war nur ein Joke. Und nee, komm, jetzt hast du das gesagt. Und dann hat mich überredet und habe ich ganz viele Bedingungen bestellt und habe mich doch dann drauf eingelassen. Also es ist nicht im Auto mehr passiert? Nee, wir sind erst zur Kasse. Ich wollte natürlich das Geld ansehen. Mhm. Mhm. Und dann sind wir zu mir gefahren. Also warst du einmal in deinem Leben auch Hure? Ne? Na. Ich meine das jetzt gar nicht despektierlich. Also ich habe nicht mit ihm geschlafen. Ach, du hast nicht mit ihm geschlafen? Nee, ja, was hast du denn mit ihm gemacht? Ich hab ganz viele Bedingungen gestellt. Also gestellt einmal, ja, Zeitlimit, so 4 Stunden. Die hat er aber nicht ganz ausgenutzt. Was habt ihr denn in 4 Stunden getan? Ja, er durfte mich nur streicheln und das auch nur im Dunkeln. Wie? Aber du warst nackt? Ja. Und er war... Ja, fast. Ein Slip hatte ich an und da lief er nicht runter. Der hat sich 4 Stunden im Dunkeln gestreichelt, ohne Slip auszuziehen? Genau. Was ist denn das für ein Heini? Und er war er denn nackt? Das hast du gar nicht gesehen. Nee, der musste auch den Slip anhaben. Der musste auch. Und darauf hat er sich eingelassen. Hat dich 4 Stunden im Dunkeln massiert? Nein, nicht ganz. Der hat dann früher aufgehört. Ja, was hat er noch gemacht? Nur gestreichelt. Nur gestreichelt? Ja, ich habe eine sehr große Oberweite und da stand er halt immer drauf. Aber du lagst nicht nur auf dem Bauch, du lagst auch auf dem Rücken. Ja. Und er durfte auch deine Busen streicheln. Ja. Er durfte auch den Bauch streicheln. Ja, genau. Er durfte auch noch an den Slip rangehen. Nee. Ja, das nicht? Nee. Ah ja. Er durfte aber die Oberschenkel streicheln. Ja. Durfte er dich küssen? Ungern, aber für 1.000 Mark dann. Gab es einen richtigen... Da hat er ganz, ganz wenig nur gemacht. Gab es denn zumindest einen richtigen Zungenkuss? Nee, also den Mund nicht küssen. Dann auf keinen Fall. Aber er hat leicht die Schenkel geküsst oder so. Nee, so tief auch. Oh. Ja, wo hat er denn geküsst? Ja, Bauch und Busen. Bauch und Busen. Ja. Der Arme muss ja geplatzt sein vor Spannung und Erregung. Und du hast ihn so gequält. Ja, schrecklich. Und das ist ein sehr guter Freund von mir, immer noch. Und dann hat er tatsächlich... immer noch was von mir. Der hat dann 1.000 Mark hingelegt. Und dann bist du nach Hause gegangen und hast gelacht. Ja, er ist dann gefahren und ich bin geblieben. Hat dich das denn auch ein bisschen angeregt oder erregt? Oh nee, ich fand das widerlich. Ehrlich? Ja, ich mag ja nichts von ihm. Hast du denn gesehen, dass... Ich habe alles getan, 1.000 Mark waren sehr reizvoll. Würdest du das denn nochmal machen, so? Nö, also für wesentlich mehr Geld, sagt er. Wesentlich mehr, ja. Also, wenn man dir jetzt 10.000 Mark hinlegen würde, würdest du denn dann... Ja, vielleicht, dann würde ich vielleicht überlegen. Dann dürfte man den Slip auch ausziehen. Nö. Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Wann dürfte man den Slip denn ausziehen? Weiß ich nicht. Also nee, ich nicht wir wollen jetzt mal bremsen. Ich verkaufe mich, glaube nicht. Ja, wir wollen mal bremsen, sonst sind wir hier auf Bärbel Schäfer Niveau. Das wollen wir nicht. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, ich grüße alle. Ja, tschüss. In der Technik, Jeanette Krause. Morgen sind wir um 1 Uhr wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema. Jetzt haben wir 1.09 Uhr. 50 und 49 Sekunden. Ich wünsche euch eine schöne und angenehme Nacht. Bis morgen. Bye bye.